Bequemlichkeit siegt. Weizenkörner sind winzig klein. Jedes Mal, wenn Weizi und ihre Leute Weizen ernteten und die Ernte ins Dorf trugen, fielen unterwegs Körner zu Boden. Wenn du etwas verlierst, zum Beispiel dein Handy, bist du wahrscheinlich traurig oder wütend und machst dich gleich auf die Suche. Stimmt's? Wenn unsere Vorfahren ein paar Weizenkörner verloren, merkten sie es vermutlich nicht mal. Und selbst wenn, sie krochen sicher nicht herum und sammelten sie auf. Dafür waren ihnen die verlorenen Körner nicht wichtig genug. Aber sie waren wichtig. Sogar extrem wichtig. Wenn du dein Handy verlierst, wird an der Stelle ganz sicher kein Smartphone-Baum wachsen. Leider. Lässt du jedoch Weizenkörner auf den Boden fallen, kannst du darauf wetten, dass dort bald Weizenhalme sprießen. Und genau das passierte damals. Entlang der Wege zurück in die Dörfer und rund um die Häuser wuchs immer mehr Weizen. Das brachte irgendjemanden schließlich auf eine Idee. Es gab nämlich Leute, die zwar froh über ihren Getreidevorrat waren, aber nur ungern in die Berge gingen, um die Ähren zu schneiden. Und das Zeug anschließend ins Dorf zu schleppen, das fanden sie noch schlimmer. Viel anstrengender und langweiliger als zu fischen oder auf Bäume zu klettern und Vogeleier zu stehlen. Außerdem hatte es vielleicht zwischendurch Dürrejahre gegeben, sodass nur noch vereinzelt Weizen wuchs. All das führte dazu, dass die Leute überlegten, wie sich ihre Arbeit vereinfachen ließe, wie sie möglichst viel Weizen mit möglichst wenig Aufwand nach Hause schaffen konnten. Und eines Tages hatte jemand, vielleicht der Dorffaulpelz, dann einen Geistesblitz. »Moment mal, warum müssen wir eigentlich von Hügel zu Hügel laufen, nur um hier und da ein paar Ähren abzuschneiden?« Wäre es nicht viel praktischer, wenn wir dem Weizen sagen würden, wo er wachsen soll? Ist euch nicht aufgefallen, wie viel Halme rechts und links der Wege sprießen, die wir täglich benutzen? Die sprießen dort, antworteten die anderen, weil du zu faul bist, dich zu bücken und die heruntergefallenen Körner aufzuheben. Genau das ist ja das Gute, widersprach Faulpelz. Es erleichtert uns doch die Arbeit, wenn das Zeug direkt am Wegesrand wächst. Dann müssen wir nicht lange rumlaufen und die Ähren suchen. Können wir es nicht gleich so einrichten, dass der Weizen rund um das Dorf wächst, direkt hinter unseren Häusern? Und wie soll das gehen? Weizenpflanzen wachsen aus Weizenkörnern. Stimmt's? Können wir nicht, ich denke jetzt mal laut, Leute, ja? Können wir nicht ein paar Körner gezielt rund um das Dorf verteilen, anstatt sie versehentlich fallen zu lassen? Jedes Korn wird zu einer Pflanze mit 10 neuen Körnern. Dann haben wir 10-mal so viel Getreide. Und es wächst nahe bei uns, statt auf irgendwelchen Hügeln in der Umgebung. Was für eine bescheuerte Idee, brüllte ein Mann, der für sein Leben gern Getreide aß. Wir sollen Nahrung wegschmeißen, anstatt sie zu essen? Wir schmeißen sie ja nicht weg, erklärte Faulpelz geduldig. Wir legen sie gewinnbringend an. Die Körner, die wir dieses Jahr aussäen, bringen uns nächstes Jahr eine sehr viel reichere Ernte. Das wird nicht funktionieren, widersprach eine weise alte Frau. Rund um das Dorf stehen zu viele Bäume und Büsche. Die werden dem Weizen das Sonnenlicht wegnehmen. Außerdem haben die Bäume dicke Wurzeln, die das ganze Wasser und alle Nährstoffe aus dem Boden saugen. Weizen wächst nicht in Wäldern, Faulpelz. Wenn wir Körner zwischen die Bäume und Büsche streuen, werden wir nicht viel davon haben. Wartet mal, schaltete sich der Schlaumeier des Dorfes ein. Warum verbrennen wir die Bäume und Büsche nicht einfach, bevor wir die Körner auf dem Boden verteilen? Dann hat der Weizen keine Konkurrenz mehr um sich. Und in ein paar Monaten können wir massenhaft Getreide ernten, ohne uns die Füße wund zu laufen. Diese Ideen waren wirklich absolut neu und bahnbrechend. Sie bedeuteten, dem Weizen zu sagen, wo er wachsen soll, und den Bäumen und Büschen zu sagen, wo sie nicht wachsen sollen. Es war der Versuch des Menschen, andere Lebewesen unter seine Kontrolle zu bekommen und sie zu beherrschen. Einige Leute waren deshalb auch entsetzt. Sie fanden die Idee schrecklich. Wir Menschen sollten anderen Wesen nicht vorschreiben, wie sie leben sollen. Der Weizen sagt uns ja auch nicht, was wir zu tun und zu lassen haben. Warum sollten wir in sein Leben eingreifen? Anderen dagegen gefiel der Vorschlag. »Warum nicht?« sagten sie. »Wir wollen ja nicht einem stattlichen Hirschen oder mutigen Löwen Vorschriften machen, sondern nur Weizen, einer kleinen, dummen Pflanze. Wir Menschen sind ja wohl tausendmal schlauer.« Und so stritten sie und stritten und stritten und konnten sich einfach nicht zu einer Entscheidung durchringen.